Erster lobt Gott. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Seine Liebe bleibt ewig. Zweiter, wer kann alle großen Taten Gottes erzählen? Wer kann ihn genug loben? Dritter, glücklich sind die Menschen, die das Richtige tun. Sie handeln immer fair. Vierter, Herr, denk an mich. Sei gut zu mir, wie du zu deinem Volk bist. Fünfter, ich möchte sehen, wie es deinem Volk gut geht. Ich möchte mich freuen. Sechster, wir haben Fehler gemacht wie unsere Väter. Wir haben Böses getan. Siebter, unsere Väter in Ägypten verstanden deine Wunder nicht. Sie vergaßen deine Liebe. Achter, aber Gott half ihnen. Er wollte zeigen, wie stark er ist. Neunter, er befahl dem Meer und es wurde trocken. Er führte sie hindurch. Zehnter, er rettete sie vor den Menschen, die sie hassten. Er befreite sie. Elfter, das Wasser bedeckte ihre Feinde. Keiner von ihnen blieb am Leben. Zwölfter, da glaubten sie seinen Worten. Sie sangen Lieder für ihn. Dreizehnter, aber sie vergaßen seine Taten schnell. Sie warteten nicht auf seinen Plan. Vierzehnter, in der Wüste wollten sie zu viel. Sie forderten Gott heraus. Fünfzehnter, er gab ihnen, was sie wollten. Aber er schickte ihnen eine Krankheit. Sechzehnter, sie waren neidisch auf Mose. Sie waren auch neidisch auf Aaron. Siebzehnter, die Erde öffnete sich und schluckte Datan. Sie begrub auch Abiram. Achtzehnter, ein Feuer brannte in ihrer Gruppe. Die Flammen töteten die bösen Menschen. Neunzehnter, sie bauten ein Kalb aus Gold. Sie beteten diese Statue an. Zwanzigster, sie tauschten Gott gegen ein Bild. Es war ein Stier, der Gras frisst. 21. Sie vergaßen Gott, ihren Retter. Er hatte große Dinge in Ägypten getan. 22. Er tat Wunder im Land Hem. Er tat schreckliche Dinge am Meer. 23. Gott wollte sie vernichten. Aber Mose bat ihn, das Volk nicht zu töten. 24. Sie wollten das schöne Land nicht. Sie glaubten seinem Versprechen nicht. 25. Sie schimpften in ihren Zelten. Sie hörten nicht auf Gott. 26. Da schwor Gott ihnen etwas. Er wollte sie in der Wüste sterben lassen. 27. Er wollte ihre Kinder wegschicken. Er wollte sie in fremde Länder bringen. 28. Sie dienten dem falschen Gott Baal-Peor. Sie aßen Fleisch für tote Götter. 29. Sie machten Gott wütend. Deshalb kam eine schlimme Krankheit über sie. 30. Aber Pinehas stand auf und handelte. Da hörte die Krankheit auf. 31. Gott rechnete ihm das als gute Tat an. Man erinnert sich für immer. 32. Sie machten Gott am Wasser wütend. Mose hatte deshalb große Probleme. 33. Sie kämpften gegen seinen Geist. Deshalb sagte er Worte ohne nachzudenken. 34. Sie töteten die fremden Völker nicht. Gott hatte ihnen das befohlen. 35. Sie mischten sich unter diese Völker. Sie lernten ihre schlechten Taten. 36. Sie dienten deren Götzen. Das war wie eine Falle für sie. 37. Sie gaben ihre Kinder als Opfer für böse Geister. 38. Sie vergossen unschuldiges Blut. Sie opferten ihre Kinder den Göttern von Kanaan. 39. Sie machten sich durch ihre Taten schmutzig. Sie waren Gott nicht treu. 40. Da wurde Gott wütend auf sein Volk. Er hasste ihre Taten. 41. Er gab sie in die Hand von Feinden. Diese herrschten über sie. 42. Ihre Feinde quälten sie. Sie mussten unter ihrer Macht leben. 43. Gott rettete sie oft. Aber sie taten immer wieder böse Dinge. 44. Aber Gott sah ihre Not. Er hörte ihr Rufen um Hilfe. 45. Er dachte an seine Abmachung. Er hatte Mitleid wegen seiner großen Liebe. 46. Er sorgte dafür, dass ihre Feinde Mitleid mit ihnen hatten. 47. Hilf uns, Herr. Bring uns zurück, damit wir dich loben können. 48. Lob den Herrn für immer. Das ganze Volk soll sagen, Amen. Lobt Gott.